aufpassen, um das Fenster zu machen. Hier im Hintergrund sind sie irgendwie am Party machen. Moment. Also jetzt habe ich auch noch den. Jetzt habe ich den. Das Kabel hat sich um den Fuß gewickelt, so was. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen, naja, Comics gibt's heute keine, dem Podcast heute mal. Wir haben heute ein kleines Special vorbereitet, denn Max und ich waren am letzten Wochenende, am 1. August, unterwegs. Und zwar waren wir in Duisburg gewesen. Ich bin ja, wie man das in den letzten paar Jahren hier bei Nerd, Nerd, Nerd vielleicht schon mal so mitbekommen hat, ich bin ja auch Musiker. Und ja, dieser Tätigkeit habe ich am 1. August auch gefrönt und habe neben vielen, vielen anderen Künstlern einen Auftritt absolviert auf diesem Festival, nämlich auf dem sogenannten Orbit Festival in Duisburg. Das hat dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Da ich das ja nicht irgendwie selber machen konnte, weil ich ja selber aufgetreten bin an dem Abend, habe ich Max losgeschickt und der hat dann eben sämtliche Acts auf der Party dann eben interviewt. Die Interviews sind nicht so in der Reihenfolge aufgenommen worden, in der sie hier jetzt abgespielt werden. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, die Interviews in der gleichen Reihenfolge hier im Podcast zu verwursten, ja, wie die Acts eben auch aufgetreten sind. Das heißt, es kann gut sein, dass sich dann in dem laufenden Gespräch irgendwann mal auf Sachen bezogen wird, die später erst zu tragen kommen oder auch nicht. Aber das müsst ihr dann einfach entschuldigen, weil es einfach so eben auch sinnvoller war, so auch ein bisschen die, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen die Dynamik, die musikalische Dynamik des Abends abzubilden. Und ihr hört auch nach jedem Interview immer einen Beispieltrack aus den Live-Sets der Künstler. Die gibt's noch bei Mediafire. Ich weiß nicht, der Jörg, der Tronimmel, der das hochgeladen hatte, sagte, er lässt die eine Zeit lang oben. Ich schmeiß die Links auf jeden Fall mal in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch die Sachen da holen, wenn euch das interessiert, und holt es euch, solange es noch da ist. Da ist echt sehr, sehr geiles Zeug dabei. Gut, ich würde euch dann jetzt einfach mal in die Interviews entlassen, die Max gemacht hat. Und ja, ich werde hinterher vielleicht nochmal so einen kleinen Reisebericht geben und auch so ein bisschen nochmal darüber sprechen, wie mir persönlich das Festival dann auch gefallen hat. Ja, bis gleich. Gut, ich habe hier den Christian, auch bekannt als Camouflage, einer von den Chip-Musikern hier heute. Ja, Christian, wann hast du ungefähr angefangen mit der Chip-Musik? Ich würde sagen, vor 10 Jahren, 12 Jahren in der Zeit, so damals noch mit einem Tracker-Programm. So bevor es irgendwie vernünftige Software, also Tracker-Programme sind natürlich auch super vernünftige Software, aber bevor es komfortablere Sachen halt gab. Okay. Weil ich nicht so der Programmierer und nicht so der Tüftler bin. Und ich benutze halt dann gerne etwas komplexere Programme, die dann nicht ganz so schwierig dann aber dafür zu bedienen sind. Also ich würde sagen, vor 12 Jahren um den Dreh. Mhm. Und wie hast du das so entdeckt, die Chipmusik? Das ist so ein Relikt meiner Kindheit. Man hat früher C64 gespielt, hat Amiga gespielt und auch die einschlägigen Konsolen. Und oft war das so, dass ich die Musik geiler fand als den Rest des Spiels. Und habe teilweise wirklich das Spiel pausiert, nur um die Musik zu hören, wenn es möglich war halt. Und gerade auf dem Amiga, die Musik, die hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Und damit habe ich dann irgendwie, da bin ich dann irgendwie dran hängen geblieben. Und seitdem mache ich halt Bitmusik. Okay, wie würdest du ungefähr deinen Stil beschreiben? So? Ich würde sagen, nicht besonders authentisch, weil ich halt viele doch sehr moderne Instrumente benutze und jetzt keine Gameboys oder Tracker-Programme. Also manche würden dann sagen, das ist fake oder zumindest nicht ganz authentisch oder nicht ganz original, aber wie gesagt, durch das Komfortablere. Und ich versuche dann halt möglichst an die Original-Sounds ranzukommen. Also es ist mehr Musik im Bitpop-Stil oder im Chip-Stil, würde ich sagen. Okay. so ein paar Highlights deiner Karriere, besondere Auftritte und so? Ich muss sagen, das war heute mein erster Auftritt. Ja, wirklich? Mhm. Aber ich hatte hier schon Leute, hier den Erich, der hatte zum Beispiel in Spanien so schon Auftritte. Mhm. Das finde ich schon echt krass. Also man kommt, wenn man die richtigen Leute kennt, mit der Stückmusik tatsächlich schon ziemlich herum. Das ist erstaunlich. Ja, finde ich auch. Ja, man müsste meinen, das wäre so eine Nischensache, dass es da wirklich, also mehr so eine Nerd-Geschichte, dass sich da nur so eine Handvoll Leute für interessiert, aber es sind doch schon ganz schön viele, die sowas geil finden. Ja, doch, anscheinend schon, wenn ich schon höre, dass es in den 80ern schon teilweise auf diesen Demo-Veranstaltungen dann die Leute gab, die die Programme gekriegt haben und damit dann irgendwas vorgeführt haben. Ja, gerade in Skandinavien viel, in Dänemark, Schweden, da gab es eine riesen Szene immer. Okay, wie kam das, dass es gerade da passiert ist? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, weil es da oft dunkel ist oder kalt. Ich weiß es wirklich nicht. Also es gibt da unendlich viele Musiker aus der Ecke, also gerade auch die zeitgenössische Bitmusik machen, so wie Bossfight oder Dunderpatrouillen. Die kommen alle aus Schweden oder irgendwo da in der Ecke. Phantomen K. Okay. Ja, wenn ich an Norden denke, denke ich eigentlich eher an so Heavy Metal und ja, so, nicht unbedingt ganz schön Musik oder das stimmt. Ja, aber ist interessant zu wissen, ja. Noch irgendeine Message oder so, die du die angehenden Bitmusik-Fans geben willst? An die Fans, hört euch auch auf jeden Fall Sachen an, von denen ihr noch nie gehört habt, weil da gibt es auch ganz viele Perlen dabei und gerade auch bei Seiten wie Soundcloud immer mal reinhören. Und an die Leute, die vielleicht so Musik machen wollen, kann ich sagen, benutzt die Programme, auf die ihr Lust habt. Lasst euch nicht von irgendjemandem sagen, du musst unbedingt Programm A, B, C benutzen oder den Tracker. Schämt euch noch nicht dafür, wenn ihr irgendwelche modernen Programme oder so benutzt. Ist nicht ganz authentisch, aber man kann damit auch super Sachen machen. Ja, natürlich. Denke ich auch. Hauptsache individuell und vielleicht, wenn möglich, irgendwie was Neues. We'll be right back. der größte Keks. Thomas, ja. Wie hast du angefangen mit Schubmusik? Ich habe eigentlich, als ich klein war, das ist eigentlich schon ziemlich lange her, ich auch immer Musik mit Polo 64 und so gemacht und irgendwie ist es, ich habe immer Musik mit Commodore und so gemacht und mit Trackern und eigentlich meistens für mich selbst. Und dann habe ich irgendwann mal, bin ich auf einer Demo-Party gewesen und habe dann zwei Stücke eingeliefert bei einer Tracker-Kompo. Und da ist dann nichts draus geworden. Aber kurz danach hat dann die Plattform Micromusic, die haben gestartet und dann, die hatten dann die beiden Lieder von mir dabei als Anfangsstücke. Das war so ein Net-Label und Community gewesen. Oder ist eigentlich immer noch, aber da passiert nicht mehr so viel. Okay, und dadurch ist und dann ist es dadurch eigentlich ziemlich groß geworden. Also Micromusic war eigentlich so eine ziemlich frühe Chip-Musik-Plattform für viele Menschen. Okay, und wie würdest du seinen Stil ungefähr beschreiben? Als ich noch Musik mit Gameboy gemacht habe, habe ich immer Gameboy-Pop gesagt und jetzt ist es halt Chip-Pop. Sowas, ja. Immer schwieriger zu sagen. Ach so, okay, wir hatten vorhin ein bisschen gerätselt, wie das überhaupt angefangen hat, so Chipmusik mit allem, wie überhaupt diese Musikform entstanden ist. Hast du da den Überblick? Ein bisschen Hintergrundwissen? Na gut, im Endeffekt Chipmusik, von Computerspielen von früher abgeleitet. Das ist dann ein bisschen in die Demoszene übergegangen, wo dann auch tatsächlich Lieder mitgemacht wurden. Ja, und zwar mit den Computerspielen, die ganz frühen Computerspiele auf den, in Deutschland vor allem mit Commodore und so, die Musik waren da eigentlich schlecht, aber dann ist später viel mehr Wert gelegt worden, da waren gute Musikanten, die dann Stücke gemacht haben, wie Chris Hülsbeck oder Jodel oder so, und dann sind die Stücke auf einmal viel besser geworden und mit, ganz vielen Tricks da drin und dadurch ist es eigentlich so ein bisschen entstanden. Und dann in der Demo-Szene ist es dann noch verfeinert und dann, das ist eigentlich das Erste, was passiert. Früher hat man eigentlich vor allen Dingen für die Spiele programmiert und da war es genau andersrum. Da hat man für das Lied programmiert eigentlich, ja. Auch für die Tools, die dann erstellt wurden. Das sind dann keine Spiele mehr. Da ist dann wirklich, um gerade aus dem Soundchip die tollsten Sachen rauszukriegen, dadurch ist das eigentlich so entstanden und größer geworden. So, jetzt für mich als Unwissender, was ist jetzt eigentlich genau die Demo-Szene? Demo-Szene? Am Anfang gab es halt die Spiele, ja. Die dann rausgebracht wurden von großen Firmen. Und daneben gab es dann Leute, die selber auch programmiert haben auf den Geräten. Mhm. Und das ist eigentlich entstanden, da sind natürlich Spiele gecrackt worden, also dass man also den Raubkopierschutz weggeholt hat. Ja. Und das war eigentlich so ein bisschen ein Battle zwischen den Leuten, wer hat als erstes crackt das Spiel. Okay, cool. Und dann, um das dann zu zeigen, hat man dann ein Intro programmiert. Und das ist dann, bevor man das Spiel dann gestartet war, das raubkopierte Spiel, war dann einfach ein Intro, wo dann halt der von der und der Demo-Gruppe oder Tracker-Gruppe noch eigentlich noch damals sein Intro gezeigt hat. Und das waren eigentlich ziemlich gute Sounds und Grafikdemos, die man schon gezeigt hat. Okay. Und dadurch ist dann aus dem Battle mit dem Raubkopierschutz umgehen, ist dann eigentlich auch größerer Battle entstanden und dann wirklich die besten Intros zu machen und dann ist das natürlich mit Grafik und so weitergegangen und dann gab es dann später halt Demo-Partys, die dann speziell nur für Musik, also so verschiedene Rubriken hatten für Musik, für Grafiken, für okay, kannte ich noch gar nicht so. Ja, echt in den 80er Jahren auch entstanden, aber vor allen Dingen halt das Interessante halt, das vom Raubkopieren, da kommt es eigentlich auch her. Ja. Okay. Aber machen wir ja alle nicht. Ja, überhaupt nicht. Gut zu wissen. Auf jeden Fall, gut. Ja gut, jetzt habe ich hier den Steffen von MM Project. Richtig. Ich weiß nicht, ob man mich kennt, ob man mich in diesem Podcast schon mal gehört hat. Ja, ganz unbekannt. Genau. Du, komplett neu. Genau. Seit wann machst du Shitmusik eigentlich? Seit 2006. Okay, wie bist du dazu gekommen? So? Also der junge Mann, der jetzt gerade Soundcheck macht, der Firestarter, a.k.a. Frau Holle, hat damals ein Interview gegeben für das sogenannte G-Mac. Und das war so mein Startpunkt. Also ich habe mich dafür begeistern können und habe dann daraufhin die Szene kennengelernt. Okay, und stilistisch, was machst du da so Chip-Musik-mäßig? Also ich bin eigentlich früher mal so angefangen mit so Chip-Techno und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu billig und dann habe ich angefangen, so Modulmusik zu machen, also wie man vom Amiga halt kennt und das ein bisschen simplifiziert und ja, da bin ich jetzt eigentlich bei geblieben. Okay, und sonst noch was du im Publikum sagen möchtest? Ja, stell mal mehr Fragen. Irgendwie eine Message noch. Keine Ahnung, stell doch mal mehr Fragen. Der Podcast wird 5 Minuten lang. 10 Minuten ist ja ungefähr so meine Zeit. Meine Beiträge. Oh Mann, Max. Ja, was kann ich denn noch fragen? Ich kenne mich ja nicht mit Chipmusik aus. Klär mich mal auf. Ja, umso besser. Klär mich mal auf. Wie hat das angefangen mit der Chipmusik? Wer hat Chipmusik erfunden? Also wenn 2 Gameboys sich ganz doll lieb haben. Nein, also das ist... Das hat, ich glaube, irgendwann mal in den 90er Jahren angefangen und ist dann irgendwie so aus der Demo-Szene rausgemändelt. Und ja, und dann gab es irgendwann Micromusic.net, irgendwann Ende der 90er Jahre. Und dann ist das so zu einem globalen Phänomen geworden. So ein Battle zwischen New York und Wien, glaube ich. Und dann ist das so, ja, das ist... Ein Battle zwischen New York und Wien? Ja, das war... Gott, kriegst du das noch drauf? Nee. Ich bin nur da. Ich lerne gerade. Achso. Nee, das war damals dieser 8-Bit Peoples aus New York und der Gameboy Music Club aus Wien. Oder Linz oder Graz oder irgendwo in Österreich. Und die haben sich so einen kleinen Battle geliefert und dann ist das so von Amerika nach Europa und von dann so. Guckt in die Wikipedia. Ja, so. Ja. Jetzt gab es damals MicroMusic.net, das gibt es zwar immer noch, aber da geht keiner mehr hin. Und dann gab es noch 8-Bit Collective. Das gibt's nicht mehr, da waren sie dann alle. Und jetzt gibt's noch chipmusic.org und ja, oder Microcollective, irgendwie sowas. Okay, aber wirklich groß geworden ist Chipmusik nicht. Ja, doch, gab wirklich mal eine Phase da, wo dann die Musik auch in der Popmusik zu finden war. Tatsächlich? Weil so ein verrückter Typ wie Timbaland meinte, er müsste dann so Chipmusik klauen und hat die dann in seine Nelly Furtado-Lieder reingebaut. Tatsächlich? Ja. Also wirklich geklaut dann? Ja. Das war eine große... Guck in die Wikipedia. Ah, erzähl es doch. Ich guck das nicht mehr drauf, das ist 100 Jahre her. Ich weiß das nicht mehr. Ich verlinke das in den Shownotes. Ah, am besten schnappe ich mir noch den zweiten Teil von Multiplayer hier. Ja, besser ist das. Und schnappte den Thomas, der gerade Soundtrack gemacht hat. Okay. Nein, weil der weiß das alles. Der war mit dabei, als das angefangen hat. Ja, also gut, dann kann ich den auch nochmal danach fragen. Der weiß das besser. Wahrscheinlich wird er genau das Gegenteil von dem erzählen, was ich erzähle. Dann klären wir hier heute das Mysterium der Chipmusik. Mysterium und, genau. Ja, gut. Ja. Schauen wir mal weiter. Ich hab noch eine Botschaft. Ja. Guck in die Wikipedia. We'll be right back. bin der Yannick von Multiplayer. Und ja, wir machen noch eine kleine Veranstaltung. Haben ein paar Leute eingeladen und möchten einfach ein bisschen Chipmusik spielen und das Ganze ein bisschen feiern. Ja gut, seit wann machst du denn Chipmusik? Ich alleine mache jetzt, glaube ich, knapp 5 Jahre Chipmusik. Halt dann eher solo und jetzt seit 1-2 Jahren mit dem Thorsten zusammen als Multiplayer. Muss ich mir gleich wahrscheinlich auch nochmal schnappen. Genau. Und genau, ist es auch das erste Mal, dass wir zusammen dann live auflegen. Und wir sind gespannt. Ja, ich bin auch ziemlich gespannt. So stilmäßig, was könntest du? Also unsere Sachen sind jetzt nicht, sag ich mal, die klassischen Chip-Tracks, sondern eher sehr, sehr Remix-lastig. Viele SNES-Sachen dabei, viele PC-Sachen dabei. Einfach Spiele, die wir früher gern gespielt haben, wo wir die Musik gut fanden. Und dann sehr in Richtung elektronische Tanzmusik und auch teilweise Hip-Hop angelehnt vom Stil her. Okay. Ja, ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Chipmusik aus. Ist das erste Mal, dass ich das wirklich richtig höre. Selber schuld. Naja, auf jeden Fall danke, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ja, gerne. Irgendwelche Fragen, die ich stellen könnte? Keine Ahnung. Hast du noch unsere letzte Botschaft? Hört euch die Musik an, tanzt, seid fröhlich, habt Spaß. Also, ich habe hier jetzt noch den Thorsten. Genau. Genau, und ich habe gerade erfahren, du bist hier jetzt aber einer der Veranstalter. Ja, ich bin einer von einem Veranstaltungstrio sozusagen. Ja. Mit im Boot ist noch mein Bandkollege und ein Freund von mir oder von uns. Und ja, wir veranstalten hier die erste Orbit und ja, freuen uns drauf. Du bist auch Chipmusiker, wahrscheinlich. Mehr oder weniger, ja. Wobei wir eigentlich ein Mischgenre machen. Also wir versuchen, Musik aus Computerspielen zu nehmen und neue Musik zu kreieren. Natürlich das, was generell das Genre ausmacht. Sind aber dabei noch eigentlich sehr human. Also wir versuchen noch tanzbare Musik zu machen, die jeder kennt und wo sich jeder bei wohlfühlt. Wenn er denn früher mal Konsolen-Freak war oder einfach am PC gezockt hat oder Konsole gezockt hat. Und ja, darum geht es eigentlich. Mhm. Du hattest mit dir angefangen mit der Chipmusik? Ja, ich habe eigentlich angefangen, ich komme eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich, habe viel Hip-Hop produziert, viele Rapper produziert und habe dann so die elektronische Musik für mich so ein bisschen entdeckt und habe dann das Nebenprojekt aufgezogen, Multiplayer. Ja, und wir als Band haben uns dann diesem Genre zugetan. Mein Bandkollege, der kommt eigentlich aus dem 8-Bit, der macht viel elektronische Musik im 8-Bit-Bereich, also dieser reine analoge Sound. Und so hat sich das dann irgendwo in der Mitte getroffen. Also wir sind schon irgendwo in der Mitte zwischen 8-Bit, dem reinen analogen Sound und irgendwo dem normalen Soundbild, was man so kennt aus Charts, TV, Fernsehen, wie auch immer. Okay, also das ist dann so und euer Stil ungefähr. Genau, unser Stil ist halt, ich bezeichne das gerne als Mischgenre oder der Kollege sagt halt gerne Videogame-Music. Ich denke, dass es so dieses Genre am ehesten trifft. Aber ich bin da auch jetzt nicht der Kategorisierer und im Grunde ist es eigentlich nur Musik, ne, wie man so schön sagt. Und ja, da tut sich eigentlich alles nichts. Also wir sind alle eine Familie in der Bit-Szene und jeder macht so seine Musik. Mhm. Und du hast schon mehrere Sachen veranstaltet, so? Ja, ich veranstalte hier in Duisburg auch die Open Stage in der alten Schleiferei. Das ist einmal im Monat eine offene Bühne. Da kann jeder kommen und machen, was er möchte. Ne? Wir haben immer ein Schlagzeug stehen, ein Set aufgebaut und jeder, der irgendwas kann, von Artistik bis Poetry Slam, irgendwas, kann das gerne bei uns vorführen dann an diesem Abend immer. Und ja, ansonsten laufen hier natürlich auch noch viele andere Veranstaltungen, für die ich dann meistens noch so als Techniker einspringe. Okay. Und 3 Leute wart ihr jetzt? Genau, wir sind ein Dreier-Team, was heute diese Veranstaltung organisiert hat. Ist mal als Hirngespinst entstanden vor ein paar Monaten. Und ja, im Grunde war es eine Idee, die uns gepackt hat, dass wir gesagt haben, irgendwann müssen wir auch mal auf die Bühne und wollen unsere Musik auch mal den anderen Leuten zeigen und mal fernab von Internet dann mal live spielen. Ja, und im Grunde hat sich das dann jetzt so entwickelt und ja, ich habe dann den Tronimal und den Firestarter kennengelernt und die waren sofort mit im Boot und haben diese Musik, ja, machen die schon länger natürlich, diese Musik, und wir haben die auch gefeiert und deswegen sind wir da dann zusammengekommen. und die veranstalten zwar nicht mit, aber... Okay, klingt auf jeden Fall cool. Hier haben wir den Jörg. Genau. Den Jörg, Künstlername? Tronimal. Tronimal? Tronimal eigentlich. Weil es richtig unruhig. Ich kann kein Englisch mehr, Alter. Steffen muss schon lachen. Steffen ist gar nicht da. Lacht auch nicht. Toll. Ich hab nichts zu lachen. Warte, ich sag mal, wo Kurbel wird. Kommt so am besten. Tronimal. Fokodrimal. ja. Ja. Wolltest du das so lassen? Das lassen wir so. Okay. Das ist ein gesamter Unfall. Ja. Ich sag's mal auf Deutsch, das ist besser noch besser. Tronimal. Ja, Entschuldigung. Kein Ding. Das ein bei kacken. Nerd und Nerd ist immer Chaos. Du musst immer kacken vom Auftritt. Ja, Jörg, wie hast du denn angefangen mit der Shitmusik? Mit der Shitmusik? In der Shitmusik. Kleiner Versprecher hier. Thomas macht gerade Shitmusik. Das will auch keiner hören. Nein, wie ich angefangen habe. Ja. Richtungstasten und Select, Start, A und B. Ganz im Ernst, nee, ich habe 2008, glaube ich, gesagt bekommen, dass man mit Gameboys Musik machen kann. Das war mir vorher nicht so ganz klar. Und dann hat es ungefähr eine Woche gedauert und dann war ich am Start. Dann hatte ich mich schlau gemacht, wie das funktioniert. Und dann habe ich halt da einfach mal so drauf los komponiert, weil ich halt vorher schon elektronische Musik gemacht habe. Ne? Lange Zeit war es dann auch nicht so die Umstellung. Okay, also du warst vor der Shipmusik schon Musiker. Genau. Fang ganz vorne an. Ja, nee. Eben. Nein. Am besten. Wie lange soll das werden? Ja, wir wollen das kurz haben, oder? Ich kenne das immer nur noch in letzter Zeit so für Videos und so, alles muss unter 10 Minuten. Ja, aber das ist bei YouTube. Bei Podcast hast du mittlerweile drei Stunden oder fünf. Ja, stimmt. Oder acht Tage. Die meisten Podcasts sind mir tatsächlich zu lang. Aber bei uns wird es eher zu kurz. Okay. Also, erzähl so viel du möchtest. Okay, fang vorne an. Ich mach's trotzdem ein bisschen kurz. Ja. Also ich habe irgendwann mal angefangen, Musik zu machen, Bass zu spielen und so weiter. Bin aber relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ich doch irgendwie was Elektronisches machen will und habe dann mit alten Samplern und Keyboards umgebauten und ein paar Billig-Synthesizern angefangen, Sound zu machen, der natürlich auch schon irgendwie in die Richtung geht, was Chiptune so ist, nur war als 16-Bit-Kram. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, von einem Gameboy erfahren und so weiter. Und so ein Jahr später kriegte ich dann aus diversen Szenekreisen andere Sachen noch so vor den Kopf geschmissen, unter anderem von dem Irrlichtprojekt gesagt, hier, guck mal, 1-Bit-Beeper-Speaker-Musik. Und dann war ich auch ziemlich direkt am Start und habe gesagt, ja geil, Beeper-Mucke, genau das Richtige, noch schlechter geht's eigentlich nicht. Also, und dann versuchen, da so viel wie möglich rauszuholen, ist halt irgendwie so, ja, so Competition-mäßig. Ne? Also du nimmst halt ein schlechtes Gerät und versuchst halt trotzdem geilen Sound zu kriegen. Das ist so das, was auch viel Spaß daran macht. War jetzt eine kurze Schleife von Anfang an, aber ja, so ungefähr bin ich dann da gelandet. Und das macht halt so viel Spaß, dass ich mich da halt immer weiter austobe. Okay, und was machst du deinen individuellen Stil aus? Wie hast du dich so entwickelt mit der Zeit? Habe ich überhaupt einen Stil? Ich weiß es nicht. Ja, mittlerweile ist es viel, glaube ich, so Richtung IDM-Kram und halt auch ein bisschen mit Gesang und Geschrei, was halt relativ wenig ist in der Szene. Also überhaupt Vocals zu machen, ist leider nicht so verbreitet, was ich das sehr geil finde. Und ja, am Anfang war ich, glaube ich, eher der Typ, der noch ruhige Musik gemacht hat. Also so, da macht auch einer ruhige Sachen. Weil ich halt so aus der Breakbeat-Szene kam und auch noch viel mit Hip-Hop zu tun hatte und Reggae und solchen chilligen Sachen irgendwie, habe ich dann halt auch so Sachen programmiert. Das mache ich allerdings mittlerweile nur noch relativ wenig. Also ich kenne diesen einen Einbit-Song vergessen, der ist ja sehr ruhig. Ne? Den spiele ich heute. Ja, der ist einer meiner Lieblings-Songs von mir. Ja, ich finde den auch geil. Ja. Der ist sehr alt, ich finde ihn immer noch gut. Ja. Das spricht sehr für einen selber, wenn man so Sachen nach 5 Jahren immer noch selber hören kann. Ich hab heute einen Track aus meinem ersten Album dabei. 2006. Das macht schon Bock. Ja, hab vergessen, was die Frage war. Da kommt eine Antwort hast. Individueller Stil. Individueller Stil. Ja, das ist schwer zu beantworten. Ich mache halt ganz viel stilistisch irgendwie verschiedenen Kram, deswegen ist es für mich immer schwer, so das für mich selber einzuordnen. Ich glaube, das ist für andere Leute noch einfacher, weil man dann nicht so auf jede Kleinigkeit bedacht ist, so wie ich. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache irgendwie IDM, weil das stimmt halt nicht für alle Songs. Ja. Ich kann aber auch nicht sagen, ich mache Breakbeat, das stimmt halt einfach auch nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ich mache nur Balladen, das wäre halt auch völliger Quatsch. Also, aber Vocals ist schon mal so ein gutes Stichwort, glaube ich, weil es das halt wenig gibt. Und ich mache halt grundsätzlich immer Sachen mit Vocals auf meinen Alben. Es ist jetzt nicht jeder Song, aber von meinem nächsten Album sind zum Beispiel 9 Songs mit Vocals von 10 Songs insgesamt. Also. Ja, cool. Irgendwelche Highlights deiner Karriere? Irgendwelche großen Auftritte oder so? Ja, die Börsen sind für mich persönlich sehr geil. Also ich spiele auf diesen Retro-Börsen eigentlich auf... Naja, Retro-Börse? Retro-Börse für klassische Videospiele oder so heißt das, glaube ich, in echt. Das heißt, kommen halt ganz viele Händler und verkaufen halt alte Konsolen und Computer. Und das ist so ein Indoor-Flohmarkt, hätte ich fast gesagt, genau. Sehr eng. Richtig krass, viele Leute irgendwie, also ein relativ großes Ding. Macht super Spaß, sind halt sehr viele interessierte Leute da. Also weil du hast halt wirklich nur Leute, die wegen Retro-Bezug da sind und dann hast du natürlich eine super Überschneidung. Ja, was groß ist, ist natürlich noch Gamescom, wo ich jedes Jahr bin. Ja, hatten wir vorhin schon drüber geredet. Das macht einen ein bisschen verrückt da, weil das so viel ist. Also ich ist schwer so zu sagen. Also eigentlich sind mir die Retro-Börsen, glaube ich, am liebsten, weil das so sehr, sehr cool und easy ist und trotzdem groß und viel, viel Welle wirft. Wie bist du da rangekommen mit der Gamescom? Gamescom habe ich, ich bin mal gefragt worden von der Return. Ich da spielen will, da war ich aber in Italien, das ging dann nicht. Und dann habe ich im nächsten Jahr gefragt. Und dann haben die gesagt, nee, wir sind da, dieses Jahr machen wir keinen Stand. Mhm. Und dann, ja, scheiße, okay. Und dann habe ich überlegt, draußen zu spielen. Ne? Halt mich tragbar zu machen, also als Straßenmusiker mit Gameboys. Und habe das dann einfach in dem Jahr gemacht und das war ganz nett. Und ja, im nächsten Jahr haben sie mich dann wieder gefragt. Da habe ich dann abgesagt. Ich meinte, nee, ich war letztes Jahr draußen, das war voll gut, ich spiele wieder draußen, ich will gar nicht rein. Und letztes Jahr kamen dann 3 oder 4 Leute gleichzeitig auf mich zu, meinten, willst du spielen? Und da habe ich gesagt, ja, Retro-Bühne würde ich zum Beispiel spielen. Dann haben die gesagt, ja, überhaupt kein Problem, da sind wir eh in dem Bereich. Und dann habe ich gesagt, gut, zwischen 1 und 3 würde ich machen, sonst nicht. Und dann kriegte ich einen Tag später eine Mail, alles klar, 2 Uhr. Und ja, seitdem Ne? Spiele ich jetzt halt auch drin, weil das halt von Zeiten her passt. Weil ich will abends immer draußen sein zum Spielen, also muss ich halt irgendwie gucken, dass ich mittags rum drin spiele. Und das mittlerweile klappt das halt ohne große Probleme, das abzuklären irgendwie, was ich auch sehr angenehm finde. Ja gut, noch irgendeine Message, irgendwas, was du den Zuhörern noch sagen möchtest über Chipmusik? Ja, also wenn ihr sowas macht, schnappt euch irgendwas total Bescheuertes und nimmt nicht unbedingt das, was gerade am gängigsten ist, dann freue ich mich nämlich darüber. Also fangt an, mit irgendeinem Instrument was zu machen, was ich noch nicht benutzt habe. Ja, du hast doch neulich mal gesagt, du hast mit jedem Scheiß schon mal Musik gemacht. Das stimmt auch fast, ne? Ja. Ja, es gibt Sachen, mit denen habe ich noch nichts. Ich habe zum Beispiel noch keinen C64-Song, okay. Was aber natürlich sehr gängig ist. Ich habe aber auch noch, doch, ST habe ich schon mal gemacht, aber nicht veröffentlicht. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich noch nicht benutzt habe. Ich habe auch noch keinen Fairchild Channel F benutzt. Das hat der Micha jetzt gemacht, vor ein paar Monaten. Also, nee, es gibt so viele komische alte Computer, die kannst du gar nicht alle benutzen. Nee. Und wenn du dann noch so Maschinen nimmst, die hier nicht so gängig waren, irgendwelche Ostcomputer oder so, da habe ich natürlich noch nichts drauf gemacht. Und ich freue mich immer über so besondere Sachen, ne? Also wirklich. Ja. Mhm. Also egal, was für ein Stil das ist. Ich finde das dann immer cool irgendwie, dass mal was anderes kommt. So. Lange Nacht, Getränk, eiskalt, Strohblitz, Zigarette, Roboter, Tanzschritte, Sonnenbrille, Schwarzlichtspiel, Konsolenklänge, draußen hell, drin finster, Club, Gespenster, sowieso freier Geist, weißt du nicht was, das heißt, Kuckugel, tanzen gehen, abschalten, ausleben, Sonnenbrille, Schwarzlichtspiel, Konsolenklänge, draußen hell, drin finster, Club, Gespenster. Habe ich noch den Irrlicht. Hi. Yo, hi, hallo. Wir machen hier noch ein kleines Interview. Irrlicht, wie hast du angefangen mit der Chipmusik? Oh, am Anfang wusste ich gar nicht, dass das Chipmusik heißt. Ich habe irgendwann angefangen mit einem alten Fruity Loops rumzuspielen, das mir jemand gegeben hat so, und habe da eigentlich so ganz primitive mit den eingebauten Sachen drin gemacht, und irgendwann einige Jahre später bin ich drauf gestoßen, dass sowas Chiptune heißt. Ja, und dann habe ich mich mal mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich brauche nur noch mal den Namen von dem Geiger. Gib her. ja, und dann bin ich halt drauf gestoßen, dass man sowas eigentlich auch echt mit Computern und Konsolen machen kann, und das nicht mit dem PC machen muss, und habe mich dann weiterhin vertieft. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Okay, wie würdest du ungefähr deinen Stil beschreiben? Ich mach Einbit-Musik. Also grundsätzlich, sag mal, so primitiver geht's nicht mehr von der Sound-Synthese her. Und vom Stil, ja, es hat so ein bisschen Metal-Einschlag, es hat so ein bisschen Folk-Einschlag. Also ich mag mehr so melodische Sachen, nicht unbedingt so Technokram oder so. Das klingt interessant. Ich bin ja eigentlich ein recht großer Metal-Fan. Ja, dann dürfte heute Abend auch was für dich dabei sein, ja. Wann triffst du nochmal auf? Irgendwann um 11 oder so, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen schon relativ früh los, wegen Busticket oder so, Zugticket. Ja, wo bist du noch aufgetreten und so? So ein paar Highlights deiner Karriere vielleicht? Highlights meiner Karriere, oh. Na, ich spiele jetzt schon seit 2009 live und ich war auch schon in diversen Ländern. Ich habe in Italien gespielt, ich habe in Griechenland gespielt, ich habe in Spanien gespielt. Ich habe viel in Niederlanden gespielt. Highlights, ja, waren viele schöne Konzerte dabei. Wenig schlechte. Oh. Eigentlich so ein Chiptune-Konzert ist eigentlich immer geil. Schon ziemlich krass, so im Ausland dann spielen zu können, oder? Ja, naja. Ich habe ja früher das Micro Music Headquarter in Berlin gemacht. Und darüber hatte ich natürlich viele Connections und so. Okay. Ja, und was Steffen ja zum Beispiel nicht hat, unser MM Project. Ich weiß nicht, der kommt auch freiwillig, kommt ja immer nicht irgendwie raus. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ihn niemand einlädt. Also bei uns durfte er immer gerne spielen. Und er wird ja auch im Oktober dann wieder bei uns in Berlin spielen. Ja. Wo ich mich auch sehr drauf freue. Genau. Noch irgendeine Message an die Zuhörer oder so, was willst du denen noch zu Chipmusik sagen wollen? Ja, wen es interessiert, ich baue gerade einen neuen Tracker für Texas Instruments grafische Taschenrechner. Der erscheint Anfang Oktober. Okay, ziemlich krass. Also du scheinst wirklich ziemlich gut vernetzt zu sein. So. Ja, ich bin ja auch schon lange dabei. Es wird auch nicht langweilig. Ich bin hier mit der Gruppe Zweitgolf, ist auch noch eine Chipmusik-Gruppe, die hier bei der alten Schleiferei spielt, oder? Oh. Ihr legt ja nachher auch auf, oder? Ja, genau, also wir spielen quasi, aber ja, wir schreien auch rum dabei, deswegen sage ich, wir spielen. Okay, wie hat das mit euch angefangen? Wie seid ihr zu der Chipmusik gekommen? Im Endeffekt durch Tronimüll, ne? Der hat uns irgendwann damit infiziert. Und, genau, vor Jahren. Ne? Ja. Wir kommen ja beide aus Wuppertal, oder alle aus Wuppertal. Und, aber er hieß auch früher noch anders, muss man auch noch sagen. Genau, Low-Bit-Revolte oder Elektro-Revolte. Ich weiß gar nicht genau, was dann das Chip... Low-Bit war die... Das war der Chip, genau. Okay, und wie würdet ihr ungefähr auch einen Stil anordnen? Also Punk, ne? Wir haben immer Elektropunk gesagt, aber ja. Es ist... Und ich sag mal irgendwas zwischen Atari, Teenage Riot und Slime. Aber genau. Das ist ein bisschen Elektropunk. Laut, schnell, kurz. Welche Geräte benutzt ihr dann so ungefähr? Also die meisten Chip-Musiker benutzen ja irgendwelche alten Spielkonsolen. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber... Da kommt der Tronimel. Ja, genau, das Störgeräusch bei der Tronimel. Entschuldigung. Der uns mit der Musik infiziert hat. Ja, ich mache gern so Noise. Ja, Noise ist auch ein Geräusch. Entschuldigung. Ja. Nee, also heute benutzen wir eigentlich nur einen Gameboy. Ne? Da kommen die Beats drüber und dann spiele ich dann noch so ein bisschen Chaos-Zilator, so Sounds zu. Ja, genau. Und Gameboy hauptsächlich oder nur mit LSDJ. Also gar kein anderes Programm. Okay, also recht simplistisch dann. Ja, auf jeden Fall. Genau, weniger ist mehr. Kann man so unterschreiben, ja. Hattet ihr schon irgendwelche großen Auftritte außer heute? Ist relativ, ne? Ja, genau, groß ist relativ. Groß. Ich meine, ich muss das mal sagen. Also gut, in Holland das, ne? Das war schon... Und mit Zosch und so. In Holland wart ihr. Ja, klar, das war cool. Ne? Das ist schon ziemlich krass, wenn man schon außerhalb von Deutschland irgendwie einen Auftritt hat. Finde ich schon. Okay, stimmt, das war mit Lobo Sampia. Kann man schon stolz drauf sein. Genau, Lobo Sampia. Genau. Der hatte uns halt im AZ in Wuppertal gesehen. Da sind wir halt aufgetreten, auch schon ein paar Mal, ne? Und sonst Brause, Düsseldorf irgendwie, auch wegen dir wieder alles. Zum Glück, also wegen Tronimel. Ja. Aber wir haben auch mal oft das Problem, dass halt, wenn man auf einem Punkrock-Konzert spielt, dann mögen die Leute das nicht, weil da ist halt ein Gameboy bei und es ist voll elektronisch und ja, Punkrock, eben. Ne? Und wenn man aber bei so Chiptune. Kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man Punkrock erwartet, man eher E-Gitarren als statt irgendwelche Elektro-Sounds dran. Genau. Genau, und hier sind die Leute wahrscheinlich dann irritiert, weil wir dann halt schreien dabei und ja. Ja, das habe ich auch schon gehört. Dass das nicht so ungefähr so immer so ganz gut ankommt. Obwohl, ich finde es so cool, wenn man so noch ein bisschen Text reinbringt und dazu hat. Ich bin nochmal gespannt. Habt ihr Text? Oder schreit ihr? Ja, auch. Ja, bei Marc bin ich mir nicht sicher. Als Letzter eigentlich, ne? Also Viertel nach 12 oder was? Ja. Ja. Schade, da sind wir zwar nicht mehr da, ich und Steffen. Steffen und ich. Leider. Sonst das Praktische bei dem Namen ist, wenn man das googelt oder so, oder X-Quickt, meinte ich natürlich, verdammt, kannst du das rausschneiden? Also wenn wir bei X-Quickt Zweitgolf eingeben, da kommt, glaube ich, nur zwei Seiten, wo halt eben wirklich irgendjemand mal das Wort Zweitgolf, also weil er diesen Wagen irgendwie zweimal hat oder so geschrieben hat. Und bei Fettes Brot kommt das tatsächlich auch vor, wie mein Vater bei einem Leitwolf und irgendwas mit Zweitgolf in der Garage, der Zweitgolf oder so. Ja. Aber wenn man jetzt Band oder so sucht, dann gibt es natürlich dann wahrscheinlich nur uns, weil das halt ein Kunstwort ist. Ne? Das ergibt auch irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, wir sind echt drauf gekommen, weil wir meinten, ja, wir machen jetzt mal eine Zweitband irgendwas, weil wir auch andere Projekte halt haben. Ne? Und dann habe ich irgendwie aus Spaß Zweigolf gesagt und dann war das lustig. Ja. Okay. Und einprägsam vor allem halt. Ne? Das ist es. Ja, einprägsam ist der Name durchaus. Noch irgendein Message an die Leute, die eventuell in Chipmusik interessiert sind? Schwierig, benutzt den Gameboy und benutzt LSDJ, das reicht. Ja, macht einfach, worauf ihr Bock habt, so, das ist das Beste, ne? Und ob es ankommt oder nicht, das denn, ne? Ist halt immer relativ subjektiv, jeder entscheidet das für sich. Klar. Und Hauptsache, man hat Spaß dabei, was man macht. Ein bisschen Glück gehört ja auch dazu, oder? Ja, was heißt Glück? Also, ob es dann ankommt, meinst du? Ja, ob es ankommt oder nicht. Klar. Genau, aber ist eigentlich auch egal, finde ich, weil Hauptsache man macht das für sich und man ist selber damit Spaß zufrieden. Macht. Ja, genau. Genau. Ich vergieße, wie die Umwelt, die ernährt, die niemand. Man hält sich selber auf! Man hält sich selber auf! Nach allen Regeln der Kunst, nach allen Regeln der Kunst, nach allen Regeln der Kunst, nach allen Regeln der Kunst. Man hält sich selber auf nach allen Regeln der Kunst. Man hält sich selber auf nach allen Regeln der Kunst. Ja, das waren jetzt die Interviews, die Max mit den Künstlern geführt hat am 1. August auf dem allerersten Orbit Festival. Was ich festgestellt habe, war einfach tatsächlich, wie vielseitig die Chipmusiklandschaft auch tatsächlich ist. Das hat mir sehr gut gefallen an dem Festival. Ich habe auch sehr, sehr viele Künstler wieder getroffen, die ich schon seit ein paar Jährchen kenne. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Location war schön klein und schnuckelig. Die alte Schleiferei ist so eine Kellerkneipe direkt unter einem Copyshop mit einem riesigen Schild oben drüber, alte Schleiferei. Und du kommst dann, ich bin dann erstmal oben in den Copyshop rein, wurde da begrüßt von jemandem, der das wahrscheinlich leid war, andauernd die Leute nach unten zu schicken. Der sagte, ja, hier ist nicht auftreten, weil hier ist eine Copyshop. Und ich saß dann da und dachte so, ach ja, nett. Nette Begrüßung. Ne. Auf jeden Fall ist es auch wirklich total in der Nähe vom Bahnhof, also irgendwie so 10 Minuten, wenn man sich nicht wie wir komplett verläuft. Das war auf jeden Fall auch sehr cool. Wir waren an dem Tag, um zum Thema Comics auch nochmal zu kommen, auch im Duisburger Comic Planet, um da mal reinzugucken, hab da wieder viel zu viel Geld ausgegeben, was schon gar nicht mehr normal ist. Nun ja, also der Tag war wirklich mehr als gelungen. Ich hoffe tatsächlich auf ein Orbit 2016, weil dieses Format gehört tatsächlich fortgeführt. Es ist relativ zentral in NRW gelegen. Das heißt, man kann es auch von allen Seiten sehr gut erreichen. Wir saßen, glaube ich, ungefähr 2 Stunden im Zug, bis wir dann da in Duisburg eben auch tatsächlich gewesen sind. Und das ist also wirklich super easy zu finden und gut zu erreichen, eben aus allen Richtungen in NRW. So für Gesamtdeutschland sieht es ein bisschen schlecht aus. Wir hatten 2 Künstler aus den Niederlanden, die da dann auch angereist sind. Und das war also insofern auch tatsächlich trotzdem auch dann für die noch relativ gut und locker zu erreichen. Weiß ich nicht, so Verbesserungsvorschläge habe ich erstmal so keine, weil ich denke, für ein erstes Mal war das auf jeden Fall sehr, sehr gut organisiert und hat auch Spaß gemacht. Wir kriegten auch so VIP-Halsumhänger. Ne? Ich bin den ganzen Abend rumgelaufen und habe irgendwie Corbin Dallas Multipass gerufen und keiner kannte den Film und ich dachte, ach, keine Ahnung. Und also für mich war das auf jeden Fall ein mehr als gelungener Abend. Genau, und also total ausgelassene Stimmung, tolle Leute kennengelernt. Die Jungs und Mädels da von Zweitgolf, die hatte ich in Wuppertal schon mal gesehen vor ein paar Jahren, als ich da, ich glaube 2010 aufgetreten bin. An dem gleichen Abend waren die eben auch da, aber eben nicht mit denen gesprochen, weil das so eine riesige Veranstaltung damals gewesen ist. Und das hat mir dann Ich glaube, an dem Abend habe ich auch nicht großartig mit denen gesprochen, weil Max das irgendwann übernommen hat. Das hat sich da also auch nicht irgendwie ergeben. Aber ich fand's einfach insgesamt wirklich eine total nette und großartige Stimmung. Und eben auch die Chance zu haben, die Leute, die ich bereits kannte, nochmal wiederzutreffen und ein paar neue Leute kennenzulernen, nochmal so ein paar Connections zu binden. Max erwähnt das ja in einem Gespräch, ich sei nicht so gut vernetzt. Das stimmt zwar nur so halb, aber so ganz falsch ist das leider auch nicht. Und das soll sich dann auch in der Zukunft ändern. Eine Wiederholung einer solchen Aktion werden wir im Oktober haben. Dort fahren Max und ich voraussichtlich nach Berlin, sind da wahrscheinlich auch ein ganzes Wochenende dann, also mindestens 4 Tage unterwegs und werden richtig viel Material wieder mit nach Hause bringen. Ich werde dann auch dort auf dem sogenannten Autumn Blips performen, wenn sich jetzt irgendwie planmäßig noch irgendwas ganz furchtbar ändert, was ich nicht hoffe, weil ich will im Oktober unbedingt gerne nach Berlin fahren und freue mich da also auch schon wahnsinnig drauf. Schöne Grüße an die Leute, die es betrifft. Zwinker, zwinker. Und wie gesagt, werde da auf dem Autumn Blips spielen, was die Party ist zum, oh Gott, habe ich den Namen von diesem Hacker-Wochenende vergessen, Data Hell Festival Demo-Party, bla, keine Ahnung. Und da wird das Ganze wahrscheinlich dann wiederholt werden. Ich glaube, der Tronimal ist laut eigenen Angaben an dem Wochenende auch da und auch der Irrlicht, der das unter anderem, ich glaube, mitveranstaltet, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da wird es also nochmal eine Fortsetzung geben und vielleicht schicke ich Max dann nämlich nochmal los. Hallo Max, wenn du das hörst, du darfst im Oktober nämlich nochmal Interviews machen. Du hast das so gut gemacht, wenn man Sachen gut macht, darf man sie nochmal machen. Was keine Aufforderung ist, Sachen schlecht zu machen. Das war so eine implizite Aufforderung, ne, wenn ich Sachen absichtlich schlecht mache. Ich verfranse mich gerade. Vielen Dank fürs Zuhören. Meine Empfehlung ist, grast die Shownotes durch, wenn euch das, die Musik gefallen hat. Folgt den Links, die Soundcloud-Links oder Bandcamp-Links, soweit verfügbar, sind alle verlinkt, der Künstler. Und ihr könnt euch da also nochmal ein bisschen austoben und Sachen kennenlernen, was ich selber damals, als ich angefangen habe, die Musik zu hören und selber auch zu machen, immer geliebt habe, irgendwo drauf zu klicken und neue Künstler kennenzulernen. Das habt ihr vielleicht noch vor euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide euch ein bisschen um diese schöne Entdeckungsreise, die ihr jetzt noch vor euch habt. Und vielleicht ist so ein Festival wie das Orbit Festival jetzt im Anfang August genau der richtige Punkt, um sich mit so etwas mal bekannt zu machen. Viel Spaß damit, danke fürs Zuhören, auf Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Gut. Sehr gut. Ich gebe keine Interviews. Ihr könnt das alles nach. Kein Kommentar.